Der Vorsitzende Richter des Landgerichts Karlsruhe äußerte zu Protestbeginn aber Zweifel, dass alle geltend gemachten Ansprüche in Betracht kommen. Das Wetter. Vom südlichen Niedersachsen bis Vorpommern teilweise sonnig, sonst mehr Wolken, im Nordwesten etwas Sprühregen. Höchstwerte von 7 Grad in Wendland, 9 Grad in Hamburg bis 12 Grad in Bonn. Heute Nacht örtlich Nebel, Höchstwerte 8 Grad auf Amrum, 3 in Köln, gebietsweise bis minus 1 Grad stellenweise Bodenfrost. Morgen heiter an der Nordsee bewölkt, 7 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag freundlich bei 5 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten. Weiter mit dem Mittagsecho in Folge 6. Willkommen zum Blickpunkt im Mittagsecho auf NDR Info und wieder 15 IT-Gipfel in Essen. Es geht um die Zukunft des Hightech-Standortes Deutschland, wo liegt seine Konkurrenzfähigkeit? Und darüber diskutieren die Kanzlerin, der Wirtschaftsminister, der Innenminister und andere politische Schwergewichte mit ebenso hochrangigen Wirtschaftsvertretern.